mich zu retten von eisernen Ketten, die Schande für nichts achten, geschlagen und entblößt. Deine Liebe war es, die dich hielt, nicht die Nägel, die ich dir trieb. Deine Speise war es, deine Not, den Willen des Vaters zu tun bis in den Tod. Dir sei Dank, Lob und Macht und Ehre, mein Jesus, gestorben am Kreuz erstand, auf Erweck nach 3 Tagen. Habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt? Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Das Kreuz ist leer, ebenso das Grab. Wo ist der, den ich lieb? Er ist auferstanden, er lebt. Er hat gesiegt für dich. Weil er lebt und dich liebt, hat er den Tod besiegt. Dir sei Dank, Lob und Macht.